Radio Kiepenkerl am Wochenende. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Die größten Hits mit Best of Electronics. Viel Spaß wünscht Euronics XXL in Lüdinghausen. Euronics. Best of Electronics. And you can dance. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais d'où on aurait hérité, c'est ça? Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey! Où t'es, papa? Où Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Das ist mehr Abwechslung. We'll be right back. you close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all? just like to read. Mit diesem Geschenk liegen Sie auf jeden Fall richtig. Die neue Radio Kiepenkerl Hitmix-CD von DJ Enrico Ostendorf. Ganz neu, Hitmix-CD Nummer 8. Packen Sie den Hitmix unter die Tanne. Die Doppel-CD gibt's unter anderem hier. Bei den meisten Westfalen-Tankstellen im Kreis Coesfeld. Bei Euronix XXL in Lüdinghausen und bei den Streiflichtern in Coesfeld und Dülmen. Weitere Verkaufsstellen auch in Ihrer Nähe lesen Sie auf unserer Homepage. Klicken Sie radiokiepenkerl.de. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann steht das Christkind vor der Tür. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hast du 0% verpennt. Jetzt schnell zur Euronix XXL in Lüdinghausen. Da gibt's bis zum 8. Januar die günstige 0% Finanzierung. Mit bis zu 20 Monaten Laufzeit und ab 200 Euro Warenwert. Euronix. Best of Electronics. Wenn Coesfeld einen Land Rover fährt, hat ihn vermutlich von Leifkes. Wer Fragen zu Land Rover hat, der fragt Leifkes. Und wer einen kaufen will, fährt ganz sicher zu Leifkes. Autohaus Leifkes. Ihr Land Rover Partner in Coesfeld. Infos auch unter leifkes.com. Sun & Beauty aktuell. Sichern Sie sich jetzt Ihren Weihnachtsgeschenkgutschein. Ob Sonne oder Beauty, Nagelmodellage oder Wimpernverlängerung. Sun & Beauty passt immer unter den Weihnachtsbaum. Sun & Beauty in Billerbeck und in Havixbeck. sunandbeauty.de. Hören Sie bitte einmal genau hin. Kennen Sie schon die neue Hörsystemtechnologie von Audio Service? Mit automatischer Situationserkennung. Klein, fast unsichtbar. Jetzt bei Augenoptik und Hörakustik Heimbach. Spezialist für gutes Hören. Optikheimbach.de. Taxi Horstig, guten Tag. Hildrud Lackmann am Apparat. Was kann ich für Sie tun? Schon wieder ist ein Jahr geschafft. Darum möchten wir uns bei Ihnen für Ihre Treue in diesem Jahr bedanken. Das gesamte Team von Taxi Horstig wünscht Ihnen ein schönes Weihnachtsfest. Und alles Gute für 2014. Taxi Horstig in Dülmen, immer auf Achse für Sie. Erfolgreich, leistungsstark, kompetent. Das ist ganz klar. Erste Liga, Willemsen Küchen. Kein Küchenkauf ohne einen Leistungs- und Preisvergleich bei Willemsen. Küchen Willemsen, Nottuln, Apelhülsener Straße. Küchen-Willemsen.de. Willemsen. Pickel Party Service, Ihr Profi-Caterer informiert. Sie planen, können nicht alles selbst machen? Ob für 5 oder 5.000 Personen. Pickel packt es und Ihr Fest wird ein Fest. Pickel Party Service, Coesfeld-Lette. Mehr Infos unter picker-lette.de. Telefon 025 46 13 59. Radio Kiepenkerl am Wochenende. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Die größten Hits mit Best of Electronics. Viel Spaß wünscht Euronix XXL in Lüdinghausen. Euronix! Best of Electronics. Everybody knows it's party time. And when the moon is rising high, I'll be yours, I know you will be mine. Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Das ist mehr Abwechslung. Take my heart away. I promise you, just one more. let them know that one time. And leave the world behind, I wanna fly. So love a girl, I'm gonna take it to the club. Fly high. And leave the world behind. der 80er, der 90er und die besten Hits von heute. Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. I got a feeling that tonight's gonna be a good night.